Darauf aufbauend entwickelten die völkisch-mystischen Vertreter Guido von List und Lanz von Liebenfels später die sogenannte Ariosophie. Kern der antisemitisch gefärbten Ariosophie ist die Behauptung, dass den blonden Ariern die Weltherrschaft zustehe, weil sie von einem Göttergeschlecht abstammten. Eine Sichtweise, die im Jahre 1900 zur Gründung des ONT, des Ordens vom Neuen Tempel, führt. Mit dieser Geheimorganisation will der ehemalige Zisterzienser Mönch Lanz von Liebenfels, den nach blutiger Verfolgung im März des Jahres 1312 untergegangenen Tempelritterorden, zu neuem Leben erwecken. Nach Gründung des neuen Templerordens sucht Lanz Verbündete im Geiste und stößt dabei auf den österreichischen Politiker Georg Heinrich Ritter von Schönerer. Der aggressive deutschnationale und offene Antisemit Schönerer ist Führer der sogenannten Alldeutschen Bewegung, die gegen die katholische Kirche polemisiert und einen Anschluss an das Deutsche Reich propagiert. Von Schönerers Forderungen fallen bei vielen Österreichern auf fruchtbaren Boden, und es ist bewiesen, dass sie auch das Weltbild des jungen Adolf Hitler beeinflusst haben. Fest steht auch, dass Lanz von Liebenfels und Glauer engen Kontakt pflegten. Dass sie ihre Aktivitäten miteinander abstimmten, ist wahrscheinlich, denn während Glauer in die Tagespolitik eingreift, verfolgt Lanz von Liebenfels seine Ziele im Verborgenen. Der Versuch, eine neue arische Elite blonder Menschen heranzuzüchten, vollzieht sich unter strengster Geheimhaltung. In eigens entwickelten Regularien zum Ordensleben impft Lanz seinen Anhängern immer wieder ein, dass es die letzte, aber wichtigste Aufgabe des neuen Templerordens sei, die Ordensbrüder in der Kunst des Schweigens zu unterrichten. Schweigen ist der sicherste Garant unserer Arbeit und unseres Erfolges. Wer nicht schweigen kann, wird nie an den Lohn seiner Arbeit gelangen. Die Neutempler haben geschwiegen. Den geheimnisvollen Orden umhüllt bis heute ein undurchdringliches Geflecht ungelöster Fragen. Bis heute ist ungeklärt, wie viele Mitglieder Lanz um sich scharen konnte, aus welchen Quellen sich sein Orden finanzierte und welchen Einfluss die ariosophisch-mystische Lehre der Neutempler auf die führenden Köpfe der nationalsozialistischen Bewegung ausübte. Die von Lanz in Wien herausgegebene Zeitschrift Ostara, die den Untertitel »Bücherei der Blonden« trug, wurde von zahlreichen Nationalsozialisten gelesen und hat die nationalsozialistische Rassepolitik entscheidend mit beeinflusst. In diesem Zusammenhang gewinnt eine Aussage an Bedeutung, die Lanz von Liebenfels kurz vor seinem Tode einem seiner engsten Mitarbeiter anvertraute. An einem Sonntagnachmittag des Jahres 1909 saß ich in meinem Büro in Rodaun und korrigierte Manuskripte für die Ostara, als ein junger Mann, vielleicht 20 Jahre alt, eintrat. Er war schmal, blass und wirkte abgerissen, hatte aber gute Manieren. Sein Name, so stellte er sich vor, sei Adolf Hitler. Er wohne in der Felberstraße und würde in der dortigen Tabaktrafik regelmäßig die Ostara kaufen, wenn er es sich irgendwie leisten könne. Allerdings fehlten ihm einige ältere Nummern, die er gerne von mir erwerben würde, um die Sammlung zu vervollständigen. Ich erbarmte mich des heruntergekommenen jungen Mannes, schenkte ihm die Hefte und gab ihm noch 2 Kronen für die Straßenbahn. Hitler bedankte sich und versprach, die Zeitschrift weiter begeistert zu lesen. Da Hitler von November 1908 bis zum August 1909 in der Felberstraße 22 wohnte, könnte das von Lanz beschriebene Zusammentreffen tatsächlich stattgefunden haben. Dass Hitler die Neutempler kannte, steht außer Zweifel. Als die Amerikaner bei Kriegsende seine Privatbibliothek auf dem Berghof beschlagnahmen, finden sie unter den zahlreichen Bänden auch das Buch der Psalmen Deutsch, das von Lanz von Liebenfels mit dem Untertitel »Gebetbuch der Ariosophen, Rassenmystiker und Antisemiten« herausgegebene Werk gilt bis heute als religiöses Fundament der Neutempler-Religion.